Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zu Die Elite, das Labertin, Folge 500 mit dem Zeilenende und dem Außer-Siri. Glück auf! Und falls ihr euch fragt, was war das gerade für ein Brett? Ja, das ist das neue Intro. Willkommen! Hallo, neues Intro. Hallo, Außer-Siri. Hallo, Folge 500. Hallo, liebe Elite-Bombardantinnen, Elite-Bombardanten, Elite-Bombardhunden. Hallo, Polly. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir sprechen heute über die 500 besten Dinge, die man machen kann, statt unseren Podcast zu hören. Es war eine harte Auswahl, weil uns sofort 1000 Dinge eingefallen sind und wir mussten einen harten Prozess machen. Wir hatten hier sogar einen Recall mit Dieter Bohlen am Start. Den haben wir dann gecancelt, weil er Camp David trägt. Aber, ihr wisst, wie das ist. Nein, also ganz ernsthaft. Ihr habt ja eh schon den Folgentitel gehört. Ihr wisst ja schon, worum es geht. Das ist immer das Lustige, wenn so Podcaster so einen heißen Brei rumreden, worum es in der Folge geht, wobei jeder Idiot schon gelesen hat, wie die Folge heißt und dementsprechend weiß man eigentlich meistens schon, worum es da geht. Oder meistens hat man dann zumindest den Beipackzettel gelesen. Die Folge wird heißen die allerletzte Dating-Folge. Also das ist gut, das siehst du, ich wusste noch nicht, worüber wir heute sprechen werden. Doch wusstest du. Ja, es kann sein, dass du das meinem Vergangenheit ich erzählt hast, aber nicht meinem Gegenwart ich. Und deshalb bin ich wieder also voll dingsorientiert. Wie heißt das, wenn man keine Ahnung hat? Desorientiert. Podcast. Desorientiert. Ja, in diese Folge rein. Desorientiert Podcast. Dabel, ja. Also, fassen wir zusammen. Diese Folge wird erscheinen, wenn alles technisch sauber läuft. Das weiß man ja heutzutage nie. Wird sie erscheinen am 14.06. Am 14.06. 14.06. Da ist irgendwas. Super. Genau. Also wir nehmen sie natürlich nicht am 14.06. auf. Sie wird aber am 14.06. erscheinen. Und da werden du und ich vermutlich uns in Mark Kleberg bei Leipzig so richtig genüsslich einen hinter die Binde kippen. Wusste doch, dass da was war. Etwas feiern. Okay, das heißt, ich muss nur ein Schleifchen um die Folge binden und sonst nichts. Ja, also Folge 500 fällt witzigerweise auf meinen Hochzeitstag. Und dementsprechend, wir werden quasi an diesem Tag nicht nur auf 500 Folgen anstoßen, sondern tatsächlich auf, die Ehe. Nicht unsere beide, sondern meine Ehe. Ja, was meinst du, wie viele enttäuschte Herzen gibt es da draußen, dass wir dann am Ende nicht doch geheiratet haben? Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt in den Köpfen da losgeht. Aber ich würde die Gelegenheit nutzen und das zum Anlass nehmen und nochmal über Dating sprechen, und zwar zum allerletzten Mal in diesem Podcast. Vielleicht wird es doch nochmal passieren, aber nur falls du dann deinen Traumprinzen da verlässt und dann wir vielleicht nochmal über Gay-Dating oder sonst irgendwelche freakigen Dinge sprechen müssen, die da irgendwie mit zusammenhängen. Vielleicht entstehen ja neue Stämme, neue Tribes. Wer weiß das schon? Vielleicht gibt's da was ganz Neues. Aber ansonsten ist das die allerletzte Dating-Folge, die wir jetzt geplant aufnehmen. Das Gute ist ja, dass wir uns einfach die Elite 2.0 nennen müssen und dann können wir wieder Dating-Folgen machen. Also ja. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir darüber sprechen, was wir so recherchiert haben? Wenn du was recherchiert hast, dann können wir damit anfangen. Also ich hab tatsächlich mal mich so ein bisschen umgeschaut nochmal, was es denn so zum Thema Dating aktuell gibt. Und es ist irgendwie sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Material in der Zwischenzeit, der, das da durch die Gegend geistert, weil ja. jeder und jede und jeder seine Mutter und jede seine Mutter oder ihre Mutter oder alles dazwischen und außerhalb und drinnen und draußen hat eine Meinung zum Thema Dating und gibt in der Zwischenzeit Dating-Tipps online. Es ist, also, ja. Das heißt, es hieß ja früher immer, die beiden Bereiche in einem Unternehmen, zu denen jeder was sagen konnte, das ist Marketing und Personal, wir müssen das jetzt um Dating ergänzen. Ja, vermutlich, ich befürchte es. Ja, also, das eigentlich Spannende an der ganzen Geschichte ist ja, dass es in der Zwischenzeit Dating-Tipps aus der Hölle gibt. Satan also, gibt Dating-Tipps? Früher hattest du... Ja, bestimmt auch. Also er fährt in Menschen und gibt Dating-Tipps. Und zwar, waren es früher gut gemeinte Ratschläge aus dem Umfeld? Ja, ist heute das Internet damit voll. Und weißt du, du hattest früher so Sachen wie, ja, sei einfach nur du selbst, dann wird es schon klappen. Nein. Sei einfach nur nicht du selbst, dann wird schon klappen. Nein! Oder, ja, du bist so ein Lieber, warum du keine findest, versteht kein Mensch. Nein! Also es ist so, es hat so tausend Faktoren, bei denen du sagen würdest, ja, irgendwie ist es nicht so ganz astrene, ja? Ja, ich kann dir soweit folgen. Aber in der Zwischenzeit hast du eben auch tatsächlich diese bescheuerten Sachen wie, ja, mach ihn oder sie verrückt nach dir. Okay. Oder den wunderbaren Tipp, mach dich rar. Also willst du gelten, mach dich selten, sagt man ja so schön. Ich wollte gerade sagen, das ist kein neuer Tipp. Weißt du? Nein, aber das sind aber solche Tipps, die in der Zwischenzeit in eine gewisse Steigerung gegangen sind. Aber lass uns mal kurz auf dieses mach dich rar Ding eingehen. Ja, ich möchte kurz. Würdest du das als richtig sehen? Ich glaube, dass das RAR-Format einige sehr große Sicherheitslücken hat. Deshalb würde ich grundsätzlich dazu raten, sich nicht rar zu machen, sondern sich zu sippen, wenn es unbedingt sein muss. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Frage, ne? Das kann man bestimmt auch auf Dating übertragen. Also ja, natürlich komprimieren. Immer sei nicht ständig verfügbar. Man braucht manchmal auch eine Pause, sonst wird der Penis wund. Das kann ich unterschreiben. Okay. Also ich habe ja so dieses mach dich selten, willst du gelten, mach dich selten, ist ja in meiner Welt ein, wie nennt man's? Nee, dummer Tipp? Ich denke immer, das wird falsch interpretiert und zwar hat es einen ganz anderen Hintergrund eigentlich. Und zwar die Basis, mach dich rar, ruf nicht sofort an, stimmt ja sogar auf einer gewissen Basis, weil du musst dem Raum, dem Gegenüber Raum geben, auch Gefühle zu entwickeln. So dieses Total Package, so 72 Stunden nach dem allerersten Date sofort voll glücklich 72 Stunden verbracht zu haben miteinander, überfordert, glaube ich, auch ein Gegenüber gelegentlich. Was ich meine? Ich weiß, wie du meinst, aber es kann ja genauso gut sein, dass das Gegenüber genauso drauf ist und dann wäre es schade, wenn man diese Gelegenheit verschenkt. Ja, ich will nur drauf raus, also dieses mach dich rar ist ja schon so, hat zumindest so einen gewissen, weißt du, dem Gegenüber so ein bisschen Raum zu lassen, zu reflektieren, Gefühle entwickeln zu können und so. Das ist ja durchaus richtig. Aber in der Zwischenzeit gibt es eine Steigerung davon. Und zwar... Möchtest du mir etwa sagen, dass jetzt kommt, dass Ghosting eine Form von Beziehung ist? Nein. Aber es gibt jetzt diesen Beziehungstipp im Sinne von nicht mach dich rar, mach dich selten und dann wird da was draus, sondern dieser Tipp wird jetzt schon dahingehend weitergetrieben in den Sinn, dass du sagen sollst, sorry, das passt nicht mit uns. und aus dieser Methodik heraus dann am nächsten Tag sagen, ach, ich hab's mir anders überlegt, tralala, tralala, ja, was ist so dieses Angst machen, dass du jemanden verlierst und verloren hast, das ist so dieses, in den ersten paar Tagen quasi, wenn sich sowas Ding, sich quasi rausziehen aus einer Beziehung, wo ich mir auch noch gedacht habe, was ist das für ein kranker Scheiß? Lieber Herr Aussefstiri, wir beide wissen ja, dass KI nur altbekannte Tipps in neue Reihenfolgen bringt. Ich habe die nicht KI recherchiert. Nein. Ich hab das richtig recherchiert. Das ist richtig schlimm gewesen. Du möchtest mir doch an dieser Stelle sicherlich recht geben, dass wenn solche Dating-Tipps aus der Hölle mittlerweile von irgendwelchen Experten und Expertinnen kursieren, es besser wäre, wenn man einfach die KI nach altbekannten Tipps fragt, oder? Ja, im Zweifel könnte man das machen. Aber wie gesagt, das sind tatsächlich so Tipps, wo du... Und jetzt pass auf, das basiert auf einer Logik, die wirklich krass ist. Und zwar, ich weiß nicht, NLP ist dir ein Begriff. Ja, don't get me started on this one. Also dieses neurolinguistische Programmierung-Thema, als Soziologe hast du ständig damit zu tun, weil dir irgendwelche Menschen um die Ecke kommen und sagen, ja, das könnte aber auch funktionieren und das ist ja in der Soziologie dann auch sicherlich total erforscht schon. Und wenn es in der Soziologie nicht erforscht ist, dann will die Soziologie es einfach nur unterdrücken. Ich war mal bei so einem Wochenendseminar zum Thema NLP. Ich habe mich davon immer noch nicht ganz erholt. Also du bist jetzt quasi Practitioner. Ich weiß rein theoretisch, was für Menschen da rumlaufen. Lass es mich so formulieren. Es gab dazwischen immer Pausen. Und wir sind in den Pausen ist man nonstop mit diesem Sia-Song The Greatest beschallt worden. Und mehr muss man über NLP eigentlich auch gar nicht wissen. Okay. Jetzt dieses trenn dich mal vorerst schon mal und dann kommt wieder zusammen Ding, so sorge dafür, dass dir große Angst da ist, dass du verloren gegangen bist. Das basiert so ein bisschen auf dem, was aus NLP rausgeflogen ist. Das ist ja das Lustige. Es gibt ja, ich weiß nicht, sagt dir die Octoberman-Sequence was? Die sagt mir nix, nee. Okay, die Octoberman-Sequence ist so ein NLP-Ding, wo es drum geht, ganz gutes Gefühl, ganz schlechtes Gefühl, ganz gutes Gefühl, ganz schlechtes Gefühl. Ja, das ist so eine Art Achterbahn der Gefühle. Deswegen nennt man das witzigerweise auch, wenn man es nicht nach dieser NLP-Technik benennt, einfach Rollercoaster, Emotional Rollercoaster. Ja, also sprich, die Octoberman-Sequence ist das, was mal irgendwann aus NLP rausgeflogen ist. Und weil die meisten Leute natürlich nicht NLP sprechen, sondern sagen, ja, es gibt da so Methoden und tralala, haben die es einfach fürs Populärwissenschaftliche oder für die populäre Schlaumeierei und für die Ratschläge einfach Rollercoaster genannt. Emotional Rollercoaster oder wie du es halt auch nennen möchtest, ja? Und in diesem Rollercoaster, da sind halt so Sachen drin wie, mach ihm richtig Angst und gib ihm dann wieder ein richtig gutes Gefühl und dann mach ihm wieder Angst und dann mach ihm wieder ein richtig gutes Gefühl. Und ich hab so irgendwie, ich möchte heutzutage nicht in der Haut eines jungen Singles stecken. Weil ich stell mir jetzt gerade mal vor, du gehst so samstagabends mit einer Ollen aus, ja? Mhm. Und da läuft alles gut. Mhm. Und du landest mit der Dame irgendwie in den Federn. Mhm. Und dann bläst sie dir ein. Mhm. Und dann zerrt sie ein Messer und hängst sie an die Kehle. Ja, klingt gut. Und dann überlegt sie sich's anders und bläst sie nochmal ein. Mhm. Und dann zieht sie ein Messer, hebt sie an die Kehle und um das zu steigern, holt sie noch eine Knarre raus, die hebt sie an den Kopf. Und um dir dann wieder ein gutes Gefühl zu machen, nimmt sie das wieder weg, geht in die Küche, holt ihr ein Bier und sagt, magst du ein Bier? Mhm. Es ist kalt gestellt gewesen. Ja, und das ist so, den Typen wird sie nie wieder los. Der ist so dermaßen Rollercoaster-mäßig emotional in sie verliebt. keine Chance, oder? Also du hast mit jüngeren Menschen auch zu tun. Du kannst mir vielleicht sagen, funktionieren Dates heutzutage so? Also, wenn Dates so funktionieren, dann sage ich gute Nacht. Also, ich bin nicht so tief drin in psychologischer Pädagogik, dass ich Bowlbys Bindungstheorie aus dem FF rausbekomme. Ich kann es nicht genau zuordnen, aber in der klassischen Bindungstheorie wird zwischen vier unterschiedlichen Arten von Bindungen von vier Bindungstypen ausgegangen. Es gibt sichere Bindungen, das sind dann die, die stabile Beziehungen führen am Ende des Tages. Und dann gibt es drei Bindungstypen, bei denen klappt das nicht. Und das sind der unsicher vermeidende Typus, der unsicher ambivalente Typus und der desorientierte Typus. Und liebe Kinder, wenn ihr solche Tipps verfolgt, dann seid euch sicher, dass die Person, die die Tipps gibt, unsicher ambivalente Kindheitserfahrungen gemacht hat. Da hat die Mutti und der Papa aber mal so richtig versagt. Also ihr dürft es gerne probieren, das macht das Leben, glaube ich, ziemlich spicy, aber ihr könnt euch von der Idee verabschieden, dass das irgendwie funktioniert. Das ist ja, Alter, das ist ja, also was manche Fernsehsender mit einem machen, dass Serien abgesetzt werden und dann irgendwelche anderen Sender sagen, wir machen das jetzt einfach weiter und die setzen es dann trotzdem irgendwann auch ab. Das ist ja dann noch fast eine verlässliche Sache im Vergleich zu Tipp. Wo kommt der denn her? Hat da Donald Trump einen Beziehungsratgeber geschrieben oder was? Du, ich habe keine Ahnung, aber das ist ja quasi, also das mit dem Messer ist jetzt meine Übertreibung, aber wenn du so die Oktoberman-Sequence-Rollercoaster-Tipp, was weiß ich was siehst, da geht's ja wirklich um emotional gutes Gefühl, emotional unsicheres Gefühl, emotional gutes Gefühl, emotional unsicheres Gefühl. Also, liebe Kinder, das... Ja. Ja. Also das ist nicht nur wissenschaftlich nicht belegt, das ist nicht nur wissenschaftlich bislang nicht belegt, das ist wissenschaftlich, ich wage es so weit zu gehen, zu behaupten, dass das wissenschaftlich nicht belegbar ist und dass das eine ganz krude Form von Gaslighting ist. Und Leute, wenn so jemand so anfängt, lauft so weit weg, wie ihr könnt und dann lauft noch 100 Meter weiter. Ich drück's mal so aus, also spätestens wenn beim ersten Date oder beim ersten Mal in der Kiste liegen, einen Messer zückt. Kein King-Shaming. Wenn das davor abgesprochen ist, okay, aber so spontan. Wenn das Messer konsensuell gezogen wird, dann ist alles fein. Aber, Alter, sind wir mittlerweile auf dem Niveau angekommen? Ja, aber das ist wirklich das, wo du denkst, Leute, was stimmt nicht mit euch? Also da, dieses, wie machst du ihn richtig verrückt nach dir, ist wirklich so ein Ding, wo es wirklich darum geht, dass sie sagen, okay, hey, du willst den Typen auch wirklich haben und er soll auch wirklich bei dir bleiben, dann mach das. Weißt du, wo du denkst, weiß nicht, vielleicht einfach sich kennenlernen, feststellen, dass man zueinander passt. Und dann einfach konsensuell zusammen zu sein, so aus Gefühlen und vielleicht so ein bisschen Vernunft, so, hey, das passt. Weil ich habe jetzt mal so den Verdacht, dass wenn du aus reiner Vernunft nicht mit der Frau zusammen sein willst, wird diese Methode dich maximal psychisch zerstören, wenn du dann bei ihr bleibst und nicht dafür sorgen, dass du vielleicht ein gesundes Beziehungsleben entwickelst. Also Manipulation hin und ja, ist ja sowieso ein alter Hut. Also Manipulation ist ja ein jede Schminke ist Manipulation. Jeder falsch gekaufte Anzug, der nicht unbedingt deinen sozialen Status widerspiegelt, ist ja eine Art von Manipulation. Da brauchen wir nicht drüber reden. Reine Vernunft ist grundsätzlich, aber reine Vernunft ist auch kein guter Ratgeber. Immanuel Kant war nicht umsonst sein Leben lang Single. Hätte er mal das Messer gezückt. Ja. Also wenn das schon der... Wenn das der Auftakt ist für deine Dating-Tipps, dann habe ich ein bisschen Angst vor dem, was uns dann noch bevorsteht. Nein, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow. wow, sind wir da angekommen? Ist das jetzt wirklich so die Spitze des Eisbergs? Gibt es das wirklich? Passiert das wirklich? Und dann gehst du auf TikTok und siehst das. Und dann gehst du auf Insta und siehst das. Und dann denkst du so, alright, ihr habt echt einen an der Marmel. Ist das das, was aus Pickup geworden ist? Weil, ich versuche jetzt mal vorsichtig. Also, wir reden davon, dass es irgendwann mal das Thema Pickup gab, ja? Pickup Artists. Und die haben irgendwann mal versucht, so zu erklären oder für sich selbst rauszufinden, wie funktioniert die Scheiße eigentlich. Und haben dann quasi ein System für sich entwickelt, wie können wir das tatsächlich so systematisieren, dass es für uns funktioniert. Und vielleicht breche ich jetzt fast eine Lanze dafür, aber in seinen Grundfesten war das eigentlich sogar eine halbwegs, sagen wir mal, vernünftige Idee zu verstehen, wie die menschliche Interaktion zwischen Mann und Frau beim Dating funktioniert. Also du hast eine Phase, in der du so ein bisschen miteinander sprichst und so ein bisschen abklopfst, ob Anziehung da ist oder nicht. Bei denen ist es natürlich nicht abklopfen, sondern Anziehung erzeugen, indem man irgendwelche lustigen, positiven Stories erzählt, ein bisschen das Gegenüber sich qualifizieren lässt und so weiter. Dann im zweiten Schritt natürlich einfach so ein bisschen auf Vertrauen aufzubauen und natürlich auch in eine vertraute Kommunikation zu kommen, was ja gar nicht so verkehrt ist, wenn du mal ein Date mit jemandem hattest, wie mir, der im Zweifel 6, 7, 8 Stunden sich ganz eloquent lustig unterhalten kann. Man kann 8 Stunden Dates mit dir haben, ohne zu Wort zu kommen. Ja, geht. Und man muss dazu sagen, dass da am Ende von so einem Date jemand sagt, ah, weißt du was, wir sind jetzt gute Freunde. Das ist durchaus richtig. Also ich glaube, ich mag jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, wenn man 8 Stunden mit mir ein Date hat und dann nur quasi Kommunikation läuft und nichts über mal tiefer gehende Unterhaltungen, ein bisschen Vertrauen aufbauende Unterhaltung und so weiter und so fort. Weißt du, wenn da nur nichts in die Richtung geht, so mal irgendwie ein Händchen halten oder was weiß ich was, dann kann das durchaus, dann verstehe ich schon, dass jemand sagt, okay, ja, weißt du was, lass mal nicht. Aber, und ich drück's mal so aus, die Strukturierung, dann am Ende auch zum Sex zu kommen in dieser ganzen Pickup-Theorie, so im Sinne von, hey, weißt du was, das Ziel ist natürlich am Ende, dass beide in der Kiste landen wollen. Also das muss man ja manchmal Männlein und Weiblein im Dating-Bereich erklären, dass das Ziel ja eigentlich dort ist, wo quasi Körper aufeinander prallen. Sag doch einfach ficken. Ja. Aber weißt du, so in seiner Grundfeste ist es ja eigentlich mal eine gute Idee, zu sagen, hey, wie kommt eigentlich ein Typ, der möglicherweise sich nicht traut, eine Frau anzusprechen, dahin, dass er sagt, okay, weißt du was, wenn ich die jetzt anspreche und einfach nur mich freundlich mit der unterhalte oder so ein bisschen sinnvoll mit der unterhalte, dann frisst die mich gar nicht. Dann wird die mich auch nicht totstechen. Nach heutigem Maßstäben wissen wir es nicht. Aber nach damaligen Maßstäben wäre es so, erstmal nicht das Messer gezückt worden, sagen wir es mal so. Und auch nicht die Knarre. Und wenn es mit auswendig gelernten Routinen passiert, wie dort in Pickup ursprünglich mal passiert ist, so mit wer lügt mehr, Männer oder Frauen? So, weißt du, wenn du so merkst, okay, weißt du, was so eine Nummer funktioniert, dann kann ich auch meine Sachen erzählen, keine Ahnung. Also beispielsweise, wenn ich heute ausgehen würde und irgendwie auf ein Thema rausgehen würde, ich arbeite in einem Team mit 4 Frauen. Da hast du ganz schnell mal Themen. Mhm. Ja. Und Darüber kann man auch sicherlich Scherze machen oder darüber kann man sicherlich auch so Erfahrungsaustausch machen, so scherzhaft auf einer Afterwork-Party fragen, so sag mal, als Mann in einem Frauenteam, einzelner Mann in einem Frauenteam, wie würdest du jetzt mit einem Typen in einem Frauenteam umgehen und sowas? Es ist so, solche Sachen, so scherzhaft halt ein bisschen. da findet man sicherlich irgendeinen Zugang dazu. Weißt du, solche Sachen kannst du dann daraus entwickeln. Und das sind also Sachen, wo du sagen kannst, okay, weißt du was, wenn da drüben irgendwie eine Frau steht, wo du sagst, boah, die finde ich interessant, kannst du da hingehen und sagen, hey, schönen guten Tag, ich bin der so und so, finde ich interessant, lass uns quatschen. Oder du kannst halt auch mit sowas hingehen und dich da einfach nur nett unterhalten und dann ins Gespräch kommen und dann passt das. Mhm. Ja? Dafür ist es ja ursprünglich mal da gewesen. Mhm. Dass du allerdings dass allerdings Leute, die dann irgendwann diese Ansprechproblematik nicht mehr haben, rausgehen und am Tag 100 Frauen auf der Straße ansprechen und sagen, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Ist irgendwie anstrengend, weißt du, so wenn du so über diesen Punkt hinaus bist, dass du, also wenn du weißt, es funktioniert, deine Methode, und wenn du weißt, dass es läuft einfach so, dann brauchst du halt nicht mehr losziehen und 100 Frauen am Tag, um da irgendwie, keine Ahnung, daraus 50 Nummern zu machen, um daraus 10 Dates in der Woche zu machen, um daraus 5-mal flachgelegt zu werden in der Woche, um dann nächste Woche aber alle anderen wiederum anzusprechen und flach zu legen. Ja, irgendwo ist da dann schon der Punkt, wo ich sage, muss das sein. Also dieses, und was da dazwischen an Theorieüberbau drüber steht, mit Frauen wollen aber irgendwie auch genommen werden und hier und hasse nicht gesehen und juristisches, was so Leute wie Andrew Tate und Co. daraus gemacht haben. Ja, also bitte, nein, das ist dann natürlich schon wieder grenzwertig. Aber weißt du, wenn du überlegst, das war ja der Ursprung dieser ganzen modernen Dating-Philosophie, zumindest für Männer. Ja? Ich sag mal so. Erstens, ich möchte auch manchmal einfach nur genommen werden und ich bin keine Frau. Und zweitens, das habe ich damals schon gesagt und diese modernen Auswüchse bestätigen es einfach immer wieder. Wir hätten die Jungs einfach damals schon in Therapie schicken und das Patriarchat anzünden sollen. Hat jemand auf mich gehört? Nee, also macht eure Scheiße doch einfach allein. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir keine Dating-Folgen mehr machen. Da fällt mir echt auch einfach nichts mehr ein. Ja, aber ich will drauf raus, wenn du so diese ursprüngliche Theorie anschaust, was ist so dieses, ja, okay, du sprichst eine Person an, bildest ein bisschen Attraction, gehst dann dazu über, ein vertrauteres Gespräch zu führen und landest dann irgendwann in der Kiste, ja? Also über die ganze Dating-Spanne hinweg läuft das natürlich. Das läuft jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten, so zack, zack, zack, zack. Was zum Beispiel auch ganz witzig ist, ist ja ein Übersetzungsproblem interkulturell. Ich weiß nicht, kennst du diese Geschichte mit den Britinnen und den amerikanischen GIs? Nein, ich glaube nicht. Und zwar die britischen britischen Mädels, als sie mit den englischen Soldaten, mit den amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg so zusammen trafen. Also als Peggy Carter auf Captain America getroffen ist. Genau. Da gab es ein interkulturelles Problem. Nämlich, die Amerikaner, also wenn du so einen Dating-Verlauf nimmst, zwischen Hallo und Sex gibt es ja so verschiedene Stufen. Und die Amerikaner haben den ersten Kuss relativ früh in diesem Spektrum. Mhm. Also wenn du so 18 Schritte zwischen Hallo und Sex hast, dann liegt der Kuss bei den Amerikanern so bei Stufe 4 oder 5. Mhm. Ja? Bei den Britinnen liegt er so bei 11, 12, 13 oder 14 und entsprechend ist dann natürlich Sex, wenn die mit einem amerikanischen Soldaten geknutscht haben, waren die auch relativ nah schon am Sex dran. Das heißt auf Deutsch, die amerikanischen Soldaten empfanden die Britinnen als ziemliche Schlampen und die britischen Damen empfanden die Amerikaner als extrem stürmisch. Weil die natürlich sehr, sehr früh geknutscht haben und die Britinnen sehr spät knutschen. Aber wenn sie dann mal knutschen, dann springen sie natürlich auch mit denen ganz schnell in die Kiste. Mhm. Das heißt auf Deutsch, die britischen Mädels sagten sehr, sehr, sehr, sehr stürmische Soldaten und die Soldaten sagten sehr, sehr schlampige Mädels. Mhm. Also, und diese interkulturelle Geschichte, wenn du so diese Pickup-Literatur mal dir so rudimentär angeschaut hast, dann hast du eben auch den ersten Kuss relativ zügig in diesen ganzen Geschichten. Und wenn du das aber auf den deutschen Markt quasi übersetzen würdest, müsstest du auch hingehen und sagen, Brudi, warte mal noch. Nicht nach der zweiten Story sagen, auch, weißt du was, lass mal kurz knutschen, ich will wissen. Ja? Das ist so dieses, und diese interkulturelle Geschichte, allein da hinkt natürlich so ein Ding. Also wie gesagt, grundsätzlich eine gute Idee, erstmal zu verstehen, wie das funktioniert. Was draus wurde, ultra pervers. Sagt alles. Aber das ist, hat ja alles. Also, man, Boy trifft Girl, gab es schon vor Pickup Artists. Ich weiß nicht, ob man dafür eine wissenschaftliche Theorie braucht. Was mich an der ganzen Sache immer noch ein bisschen irritiert, ist die Reihenfolge. Also die Reihenfolge ist, welche? Hallo, Küssen, Sex. Ich glaube, das illustriert also, mit das Problem. Mit vielen Zwischenschritten. Ja, ich glaube, das illustriert das Problem der Heterosexualität ganz gut, weil die richtige Reihenfolge ist, Hallo, Sex, Küssen und dann können wir über das Leben reden. Ja, siehst du mal, das. Deswegen, ja. Ja. Sprechen wir ja auch nochmal über das Thema, um das einfach mal abgehakt zu haben. Also mal ganz einfach, mal, Sex und Knutschen macht Spaß. Und dann kann man all die ganzen, dann kann man gucken, ob es da kompatibel ist und wenn nicht, dann kann man trotzdem miteinander reden und man kann dann ja auch irgendwie mit anderen Leuten Sex haben und trotzdem eine Beziehung führen. Da kann man die grundlegende Frage, warum willst du dich wochenlang, also mal ganz ernsthaft, wochenlang über mehrere Dates mit Quatschen beschäftigen und dann stellst du fest, dass es im Bett einfach nicht bringt. Und auf Monogamie aus ist. Das ist ja furchtbar. Tja. Ich sag mal so, ja. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja, das ist ja das, was sich gesellschaftlich eigentlich so, tatsächlich so in der Richtung, im heteronormativen Bereich, egal wo als normal rausgestellt hat. Also es ist ja tatsächlich so, dass das so, der Standard auch in verschiedenen Gesellschaften ist. Also es gibt jetzt keine Gesellschaft, die erst Hallo, dann Sex, dann irgendwie knutschen und dann nochmal kurz reden, als das etabliert hat, dass irgendwie im heteronormativen dann auch zu festen Bindungen führenden und dann vielleicht noch familienbildenden Gründenden und so weiter und so fort. Also dementsprechend, weiß nicht. Also der Kulturhistoriker bin ich jetzt nicht und der Kulturwissenschaftler auch nicht. Aber der Soziologe in mir sagt, hat sich irgendwie so in keiner Gesellschaft, glaube ich, meines Wissens so etabliert, dass man das so sieht wie ihr. Ja, weil das ganz massiv Herrschaftsverhältnisse in Frage stellt. Aber das ist ein anderes Thema. Um es mal einfacher zu erklären. Also Heterosexualität konnte sich nur durchsetzen, weil nur die Heten so blöd waren, sich auf das einzulassen, dass man Reden hier, Reden knutschen, Reproduktion, da haben alle anderen lieber gesagt, dann gehe ich halt ins Kloster und werde ein Mönch. Und dann ist aber ihr euch vermehrt und jetzt haben wir den Gendefekt an der Backe. Jetzt halte ich fest, das wird ja noch bitterer. Also wir nehmen jetzt mal Abschied von der Tatsache, dass das aus einer grundsätzlich eigentlich erstmal halbwegs vernünftigen Idee, nämlich mal das wirklich zu verstehen und zu versystematisieren, ein sehr perverses System wurde. Naja, gut, im Grunde funktioniert das auf der Basis, dass du Anziehungskraft entwickelst, dann Vertrauen entwickelst und damit dann in der Kiste landest. Du darfst ja nicht vergessen, bei euch passiert jetzt nicht der Fall, dass wenn ihr in der Kiste landet, dieses Ganze mit Kinderkriegen und Vaterschaft und was weiß ich was, das passiert halt nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, da ist die Gesellschaft dran schuld. Ja, das ist so ganz schön spartanisch wäre, bis die Kinder einfach nach der Geburt in den Gemeinschaftsort kämen, dann gäbe es das Problem nicht. Auf alle Fälle, jetzt könnte man ja denken, ja, okay, gut, die Männer sind doof. Jetzt pass auf. Das ist ein richtiger Gedanke. Ich möchte kurz an dieser Stelle festhalten, das ist ein richtiger Gedanke. Jetzt pass auf. Das wird ja noch bitterer. Jetzt könnte man ja denken, Männer sind alleine doof. Und Frauen sind total toll und eigentlich ganz, okay. Jetzt pass auf. Jetzt kommt die lustige Welt des Tinderns und danach reden wir noch ganz kurz über Feminismus oder feministische Theorien. Die seltsame, also Feminismus in Anführungszeichen, mit ganz dicken Anführungszeichen. Liebe Mel, liebe andere Feministinnen, die hier zuhören, keine Schnappatmung, wir reden nicht von euch. Wir reden von den Menschen, die das ganze Ding als, jetzt bist du schräg übrigens. Ich sehe gerade ein sehr schräges Zeilen in der Kamera. Das ist ja toll. arbeite dran, dass das anders wird. Vielleicht so. Ja, solange du jetzt nicht auflegst, ist mir das egal. Ich kann damit leben, dass du mit dem Knie auf dem Kopf nach links bist. Das ist mir egal. 499 Folgen ohne größere technische Probleme und dann werden wir dazu gezwungen, einen neuen Aufnahmekanal zu nutzen. Das ist noch nicht so ganz optimal. Ja. Den haben wir letztes Mal schon benutzt. Aber egal. Lass uns zum Thema zurückkehren. Also, es gibt verschiedene Experimente und ich habe auch schon mal jemanden drum gebeten, das doch mal auszuprobieren. Und zwar Frauen, die sich auf Tinder und Co. anmelden und dann versuchen sollen, Männer zu daten. Also tatsächlich es zu schaffen, innerhalb von einer Woche auf Tinder ein Date auszumachen. Mhm. Und zwar mit Fotos von absolut normal, durchschnittlich gut aussehenden Typen. Und weißt du, was das Resultat der Frauen ist, was viele sagen? Sie kriegen unheimlich viele Matches mit halbwegs durchschnittlich gut aussehenden Typen. Mhm. Also sie kriegen durchaus Matches. Mhm. Aber nur in den ersten paar Tagen. Mhm. Weil dich dann die Plattform logischerweise viel mehr pusht, viel mehr verbreitet und du viel mehr zu sehen bist, später dann nicht mehr. Heißt, die ersten paar Tage kriegst du auf jeden Fall Matches, wenn du nicht aussiehst wie der letzte Schlumpf. Jetzt allerdings der Haken. Die Menschen, die dich da liken, sind nicht, oder die, mit denen du matchst, scheinen nicht so unbedingt die besten Kandidaten für Fortsetzungen zu sein, denn so O-Ton eine, warum schreibt die mit mir, wenn sie nicht mit mir schreiben möchte? Denn, so der Bericht, sie hat der Person geschrieben, die da auf der anderen Seite ist, und die Person auf der anderen Seite hat immer in 3 Wortsätzen so geantwortet, ja, mir geht's gut. Mhm. Ja, und selbst. Ja, und dir. Also wirklich relativ kurze, knackige Sachen, wo du denkst, ja, okay, vielleicht hat sie viele Typen am Start und muss viele beantworten, aber die Schwierigkeit ist doch, wenn da auf der anderen Seite eine Person sitzt, die dich fragt, hey, wie lief dein Tag? Und du sagst, gut und deiner. Und du willst eigentlich dieses Gespräch nicht führen, dann führst du dieses Gespräch konsequent so weiter. Wenn du allerdings ein Interesse hast, dass daraus mehr entsteht, dann wirst du als Mensch, egal ob als Mann oder als Frau, irgendwann gezwungen sein, das Ganze so ein bisschen zu vertiefen, ein bisschen auszubreiten und auf die Frage, na, was hattest du zum Abend? Wenn du dann dein Essen nennst, wirst du mit der Frage konfrontiert sein, hast du es selber gekocht? Und wenn dann die Frage kommt, dann solltest du erzählen können, ja, ich bin nämlich eine gute Köchin, oder nein, ich bin so eine typische Nicht-Köchin. Ich koche sowas gar nicht. Sowas bestelle ich immer. Aber ich kann zum Beispiel das und das kochen. So ein bisschen qualifizieren, so ein bisschen tiefer gehen in der Unterhaltung. Weil sonst ist diese Unterhaltung einfach null. Mhm. Du weißt, wie ich meine. Und ich glaube auch nicht, wenn du jetzt mit einem Typen schreiben würdest, und der würde dich fragen, irgendwas fragen, würdest du jetzt auch nicht sagen, ja, nein, ja. Nein, sondern du würdest vielleicht ein bisschen mehr Kontext liefern. Been there, done that. Ich habe sehr viele Gespräche geführt, deren Antworten sehr einseitig waren. Wurde daraus was? Um es mal mit Andrew Tate zu sagen, manchmal möchte ich auch einfach nur flach. Das sagt Andrew Tate? Ja. Ist das jetzt dein Role Model? Ist das jetzt dein Beleg? Ist das jetzt dein Prototyp für den zitieren? Das super. Ich bin halt flachgelegt worden. Das war okay. Ich habe gefragt, willst du mich flachlegen? Und ich habe ja gesagt bekommen. Das war. Was kommt jetzt als? Also wir sind ja jetzt in einer neuen Staffel. Wir sind jetzt in der 6. Staffel und wir beginnen diese Folge, diese Staffel mit einer Folge zum Thema das Zeilenende zitiert Andrew Tate. Was kommt als nächstes? Meine Fußballmannschaft hat gewonnen, um Hitler zu zitieren. Sieg! Oder was ist dein nächster Move? Also, wo wollen wir hin? Ich habe eine Magercap bestellt. Also, so ist das nicht. Oh Mann. Ja, Sieg, klar. Warum eigentlich nicht? Um Hitler zu zitieren, Sieg. Supi. Hast du was gegen Wien? Nee, ist halbwegs okay, glaube ich, als Stadt. Nein, ist es nicht. Ja, dann habe ich definitiv zwar nichts dagegen, aber ich weiß zumindest, dass du es nicht magst. Ist doch schön. Aber es wird noch schöner. Also wir reden jetzt schon davon, dass Frauen in solchen Dating-Apps nicht funktionieren. Weil, warum matchen sie dich, wenn sie nicht mit dir ausgehen wollen? Oder überhaupt nicht mit dir sprechen wollen? Das ist so, weiß nicht, ich verstehe es nicht. Also in den meisten Fällen liegt das Problem beim Mann, aber das... Ja, dann kann man doch, also ich kenne jetzt diese Dating-Apps nicht. Aber ist es nicht so, dass wenn der Mann das Problem ist und die Frau hat das schon erkannt, dann kann man den Match einfach auflösen und sagen, okay, vaya con Dios, mein Fahrrad, adiosa, grandiosa, tschüss. Patriarchat ist eine gemeine Bitch, ne? Man ist ja dann doch als Frau dazu erzogen, dem Mann irgendwie zu gefallen und zu sagen und es zu versuchen und so, weißt du, so in Kontakt, wenn du so beziehungsmäßig und das nicht rational angehst, dann versuchst du es halt, weil vielleicht kommt ja doch noch was von dem Volltrottel. Die Frauen an dieser Stelle, nee, von den Volltrotteln kommt nichts, das sind Männer. Ja, aber ja, nur um das mal klar zu ziehen, wenn eine Frau nur mit 3 Wortantworten reagiert, ist das Problem vielleicht auf beiden Seiten des Internets. Problem ist das Patriarchat. Okay. Aber die Person, die Therapie braucht, ist trotzdem am Ende des Tages der Mann. Also die Frau braucht auch Therapie, aber nur weil sie vom Patriarchat unterdrückt worden ist. Und der Mann braucht es, damit das Patriarchat gebrochen wird. Aha. Wir können uns sehr viel Therapiekosten für Frauen sparen, wenn wir halt Männer einfach in Therapie schicken. Aber die laufen ja lieber Iron Man oder so eine Scheiße. Ich hab noch einen weiteren Hinweis. Der kann auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr helfen. Ich hab schon Puls, ja. Also Vorsicht, ich bin mittlerweile in dem Alter, wo du auch Rücksicht auf mich nehmen musst. Ich habe die Tage. Ich habe wirklich recherchiert bei dieser Folge, das ist schlimm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich beneide dich auch kein Stück, aber ich beneide mich noch weniger gerade. Ja, das Schöne ist, wenn du dann mal so anfängst zu recherchieren und wirklich mal so in dieses Rabbit Hole reinsteigst und einfach sagst, okay, diesen Part habe ich erschöpfend recherchiert, ich muss jetzt noch was anderes recherchieren, um irgendwie ein gewisses Bouquet an Wahnsinn zu präsentieren. Ja. Darf ich kurz? Dann steigst du ins nächste Rabbit Hole und merkst, das riecht noch schlimmer. Mhm. Und weißt du, was die Hölle auf Erden für Frauen ist? Ich wollte gerade fragen, also bist du... Außer dem Patriarchat? Ich wollte gerade fragen, ob deine Recherche am Ende bei Ulf Poschert präsentiert die schönsten Liebesgedichte von Till Lindemann ist oder was das tiefste Rabbit Hole ist, in das wir jetzt einsteigen. Aber irgend sowas von dem Kaliber muss es sein, oder? Nein. Oder die Nachtbilder von Christian Lindner. Nein. Und zwar, weißt du, was die Hölle auf Erden für Frauen ist, außer dem Patriarchat? Männer. Dating-Tipps von Frauen, die Feminismus und feministische Theorie als Vorwand oder als Kritik vortragen. Nämlich Frauen, die sagen, ich war mal Feministin, aber, das ist so nach, ich bin ja kein Nazi, aber, ja, ich wollte gerade sagen, der zweitschlimmste Satz. Es gibt ja Wörter, die gibt es in anderen Sprachen nicht. Und ich glaube, dieses spezifische deutsche Aber, das ist so eins dieser, das, was man nicht eins zu eins übersetzen kann, sondern da muss man ganz viel kulturellen Kontext mitliefern, so nach dem Motto, wenn so das Wort Aber bedeutet, dass der erste Teil des Satzes als Schutzbehauptung aufgestellt worden ist, aber man kann ihn eigentlich vergessen und die Selbstaussage folgt im zweiten Teil, die muss man aber zwischen den Zeilen lesen und sich einen neuen ersten Teil zurechtsetzen. Das deutsche Wort Aber ist fast komplizierter als So. So. Also, das, ich habe ein Video zum Thema, wie komplex ist eigentlich Dating heutzutage? Und geschaut und dachte so, ja, okay, weißt du was, du lernst jetzt, was, warum das total komplex ist und warum Männlein und Weiblein eigentlich heutzutage einfach nur geisteskrank sind. Und ist überhaupt nicht mehr, nur noch mit Messern. und die Aussage ist, Dating ist heute so kompliziert, ist ja tatsächlich, weil Feminismus. Und ich denke, in welchem Treadwife-Dschungel bist du gelandet? Jetzt pass auf. Als ich das gelesen und gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, warte mal, mach mal Pause und denk mal nach. Warum könnte das möglicherweise so sein? Und dann habe ich so, ja, okay, so selbstbestimmtes, positives, positivistisches, selbstbewusstes Auftreten, so. Ja, das könnte doch durchaus so sein, dass davor Männer Angst haben. Und dann dachte ich so, okay, jetzt hörst du mal weiter. Und dann hat die Person mir erzählt, ja, das Problem ist, dass Frauen jetzt durch die Emanzipation und den Feminismus quasi lauter männliche Eigenschaften angenommen haben. Und dadurch quasi die Frau in sich komplett verloren haben und so, sie sind jetzt selbstbewusst und Karriere, was du dir denkst, so, ich weiß jetzt nicht, also mir sind sehr, sehr viele Frauen in meinem Leben begegnet, die alle mir vorgesetzt auch waren teilweise oder alle in einem sozial durchaus beruflich hohen Status waren, wo du sagen kannst, okay, ja, die haben das gemacht, was man vielleicht Karriere nennt. Ja, also so. Und mir sind auch viele davon begegnet, die dann mit Männern zusammen waren und in dieser Mann-Frau-Beziehung durchaus einem vielleicht sehr klassischen Frauenbild entsprochen haben, im Sinne von, ne? Sie und er sind durchaus in Beziehungen auf Augenhöhe, aber er macht dann doch mehr so ein bisschen noch den dominanten Part oder was weiß ich was. Also, das tausendmal schon gesehen und auch kennengelernt und auch viele Frauen kennengelernt, die tatsächlich sehr selbstbewusst sind, sehr selbstbestimmt sind, karrieretechnisch unterwegs waren und dann trotz allem gesagt haben, ja, nee, Kinder will ich schon haben und ich werde jetzt auch nicht dauerhaft zu Hause bleiben, sondern so in Teilzeitlösungen oder sonst irgendwie leben, aber definitiv in einer Beziehung auch sein wollend. Und ich habe keine Ahnung, was da irgendwie schief gelaufen ist, dass die alle glückliche Beziehungen auch am Ende hatten teilweise. Und auch sehr, sehr zufrieden waren und auch in Bindung gingen. Und dann jetzt das als ein Riesenproblem kommuniziert wird, weil, ja, der Feminismus, nee, der hat ja dafür gesorgt, dass Frauen überhaupt nicht mehr weiblich sind, sondern männlich. Wo ich mir denke, hä? Alan Kositzer gefällt die Theorie. Wer ist denn Alan Kositzer? Alan, mit der schöne deutsche Frauenvorname Alan Kositzer. Das ist die Lebensgefährtin von diesem Knilch aus Schnellroda, dessen Name mir Götz Kubitschek. Rechte Influencerin. Das könnte eins zu eins aus deren Theoriegebäude sein. Ich sag mal so, die war was für Sie. Wenn man mit so einer Scheiße Reichweite bekommt und in Podcasts rezipiert wird. Ab Folge 501 machen wir hier Tradwife Podcast. Ich will auch meine 5 Minuten Ruhe haben. Also so Bullshit kriege ich auch noch zusammengereimt und das ist wahrscheinlich sogar ohne Vorbereitung. Ja, was mich geschockt hat, war, ich habe auch einen YouTube-Kanal, kann ich dir gerne mal verlinken, wenn wir überlegen, ob wir ihn irgendwann mal erwähnen. Das hat mich wirklich geschockt. Die Person hat zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, 4-stellige Followerzahlen oder 3-stellige Abozahlen. Aber die Videos selber waren 5-stellig. Also Videos, die in 5-stelliger Viewzahl unterwegs sind, wo die Abozahlen sehr niedrig sind, sind ja meistens so ein relativ viel Geteiltes und relativ viel Verbreitetes, wo Leute quasi einfach nur sagen, hier, guck mal, da, die Theorie, die stimmt und guck mal da. Wo aber nicht wirklich so dieses YouTube-Verhalten drauf ist, dass du sagst, ah ja, wir folgen mal YouTube, uhu, wir folgen der Person, weil da kommt doch viel mehr und was weiß ich was. Oder wo die Leute einfach hingehen und sagen, ah, guck mal, da ist ein neues Video von der, ach gut, dann schau ich mir das jetzt auch mal an oder sowas. Ja, es ist. Und weißt du, wenn du dann sowas hörst, denkst du so, ach, warte mal, es ist jetzt komplexer, weil Frauen durch den Feminismus nicht mehr Frau sind? Weil sie jetzt selbstbestimmt Geld verdienen und entscheiden können, weißt du was? Ich hab eigentlich Bock, einen Typen zu daten, der gut ist? Wo du sagen kannst, ja, okay, sie kann sich den Typen quasi raussuchen und muss nicht den Nachbarsjungen nehmen, dessen Vater quasi die Aussteuer gezahlt hat. Wow, Wahnsinn. Ich meine, was da natürlich noch dahinter steckt, was ja auch noch sehr, sehr viel geiler ist, ist diese Theorie, wird ja dann auch noch so weit gesponnen, dass man nicht nur sagt, liebe Frauen, ihr müsst weniger Feminismus sein, sondern man sagt den Herren auch noch, hier guck mal, dadurch, dass die jetzt so selbstbewusst sind und so gut finanziell dastehen, kommen auch nur noch 10% der Herren überhaupt in den Genuss, mit denen ausgehen zu dürfen, weil nur 10% in diesem sozialen Ranking-Level so hoch weit oben sind, dass die quasi, alle anderen sind quasi drunter. Mhm. Und wenn du jetzt doch bedenkst, dass noch 10% schwul sind, dann wird's schon echt, dann hast du 80% der Typen und ja, jetzt weißt du, warum die alle so frustriert sind. Weil nur noch 10% der Typen überhaupt so gut sind, dass sie sich überhaupt mit feministischen Frauen daten dürfen. Haben die alle keine, also die Hände Frauen, oder was? Wie meinst du? Ja, kann ich ja selbst befriedigen. Ja, aber es geht ja darum, dass du irgendwann mal eine Bindung einbiegst. Also ich fand diese Theorie so geil. Zu einer Hand haben. Oder zu beiden, ja, je nachdem, aber, wie groß er ist. Ja, nur mit dem Haken, dass wenn du nur noch auf dieser Ebene unterwegs bist, könnte es durchaus psychisch auch etwas grenzwertig werden, wenn jegliche Körperlichkeit, zwischenmenschliche Körperlichkeit vielleicht auch wegfällt. Also ich glaube, das könnte auch gesundheitlich, psychisch schwierig werden, oder? Du kannst ja trotzdem erfüllende Beziehungen haben. Du brauchst ja, es gibt ja mehr als irgendwie Paarbeziehungen und ja, logisch. Ich rede jetzt nur davon, ich rede ja nur davon, dass Körperlichkeit irgendwie dann doch mal dazu gehört, Mensch zu sein, also so ein bisschen kuscheln. Ich finde, man sollte ja sowieso grundsätzlich auch manchmal Menschen umarmen, auch wenn man nicht mit ihnen schläft. Das ist ein anderes Thema. Ja, definitiv. Also ich umarme tatsächlich nicht nur Menschen, mit denen ich schlafe. Das ist schon mal. Das wäre auch sehr verstörend. Stell dir mal vor, du läufst so durch die Gegend und sagst so, irgendwie, keine Ahnung, irgendwer umarmt dich mal und sagst so, Entschuldigung, müssen wir jetzt? Das wäre sehr viel einfacher. Also universelles Signal für lass uns ficken, einfach umarmen, dann warum nicht? Da kann man noch konsensuell absprechen. Bitte kein Messer ziehen, ich bin schon gebunden. Ich brauche diesen Rollercoaster nicht. Das stimmt. So, was mich kurz, um mal nochmal die gesellschaftliche Ebene kurz einzunehmen. Also das ist ja so ein klassisch rechter Trope, dass Frauen so feministisch geworden sind und deshalb keine Nerven bekommen. Ja, klar. So, das, was mich da ein bisschen dran verstört ist, dass das ja. Also die Rechten sind ja eigentlich auch immer so marktradikal und markthörig, ne? Und dann hast du hier mal so ein klassisches Beispiel von, ne, der Markt regelt, gut ausgebildete Frauen können sich ihre Männer raussuchen und dann ist ihnen das auch wieder nicht recht. Das, nein, weil der Volkskörper. Das, Duncan, ich habe heute schon genug Pro-Life-Scheiße gelesen, dass du mich auch damit nicht mehr triggerst. Ja, ich wollte dich damit nicht triggern, ich wollte nur darauf raus, das ist halt deren Argumentation im Zweifel. Ich sag mal so, Deutschland ist so scheiße, dass Volkstod, also Volkstod oder Friedrich Merz, ich weiß, wofür ich mich entscheiden würde. Aber um's kurz zu fassen, also wenn du dich mal mit dem Thema Dating irgendwie auch nur im Ansatz satirisch beschäftigen möchtest, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, liebe Elite, Bombatunten, Bombatanten, Bomba, was auch immer, dafür brauchst du uns nicht, denn dieser Fiebertraum ist da draußen. Mhm. Also, wann immer das ganze Ding satirisch aufbereitet sein möchte, muss man eigentlich nur noch da rausgehen in die Welt und sich das einmal anschauen. Dafür braucht ihr uns deswegen echt nicht mehr. Also ich glaube, nach 500 Folgen können wir das Thema einfach ad acta legen. Wir haben jetzt wirklich jeden Wahnsinn damit durch und sollte nochmal irgendein Quatsch kommen. Ich meine, wir können doch darüber, du kannst mir das nochmal erklären, du bist ja ein junger Leut. Also du steckst zumindest in diesen jungen Leuten hin und wieder drin. Und umgekehrt. Du kannst jetzt bitte noch zum Abschluss erklären, was eine One-Night-Relationship ist. Nein. Und ich glaube, dann können wir das Thema Dating wirklich ad acta legen. Ich würde vorschlagen, du fragst dazu einfach ChatGPT, weil das ist mir zu blöd. Na, ich hab's ja nachgelesen, was es ist. Ja. Das ist schön. Also ich habe nachgelesen, dass die Menschen nicht mehr wie bei einem One-Night-Stand quasi sich abends kurz mal zulöten und dann in der Kiste landen, so diese Abkürzung, sondern tatsächlich den Abend als so verbringen, als wäre man ein Paar, dann in der Kiste landen, als wäre man ein Paar. Und im Zweifel sogar tiefsinnige Gespräche führen, als wäre man ein Paar. Und sich dann aber am nächsten Morgen trotzdem nicht wiederzusehen. Die jungen Leute haben komische Vorstellungen davon, wie Beziehungen aussehen. Also das Sex haben und tiefsinnige Gespräche führen, das macht man, bevor man die Beziehung hat. Sobald man die Beziehung hat, schaut man abends zusammen Tatort, macht ein Brettspiel, macht sich Sorgen um das Katztier und geht dann nacheinander ins Bett. Also. Siehst du, das ist das Problem mit den jungen Leuten. Die haben das mit der Beziehung einfach nicht verstanden. Du hast die Beziehung nicht, damit du das, was du vorher hattest, denn die Beziehung angebahnt wurde, dass das noch intensiviert wird. Du hast das, damit du das, was du vor der Beziehung hattest und was dir Spaß gemacht hat, dass du das auch weiterhin hast, nur dass du jemanden quasi vertraglich dazu zwingen kannst, das mit dir mitzumachen. Also, wenn ihr ein schönes Hobby habt, das ihr nicht alleine frönen könnt, dann sucht ihr euch einen Beziehungsmenschen, macht den ganzen Scheiß mit den tiefgründigen Gesprächen, dem Geschlechtsverkehr und so was, und dann danach halt jemanden haben, den ihr dazu zwingen könnt, mit euch zum Segelfliegen zu gehen oder was auch immer euer komischer Kink ist. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, damit haben wir das Thema erschöpfend behandelt in 500 Folgen. Und ja, am Ende des Tages kann ich nur sagen, vielleicht gibt's sowas wie Liebe oder so, aber irgendwie habe ich das in meiner gesamten Recherche gar nicht so gefunden, dass das Thema so erfüllende Beziehung und Liebe so das Ziel sein könnten. Sondern alles, was ich gefunden habe, war, wie kriegen wir das Ganze in ein Korsett, das dem Patriarchat noch passt? Oder wie kriegen wir das Ganze so hin, dass es hochgradig psychisch manipulativ gestört ist? Wie schaffen wir es, dass im Notfall Messer im Spiel sind? Und wie schaffen wir es, quasi so eine Hilfestellung, weißt du, so, wir haben ja in der Schule alle Sportunterricht gemacht und ja, Hilfestellung war jetzt nicht das Schönste, aber am Ende des Tages war Hilfestellung das, was nötig war, damit du vielleicht irgendwann bei der Benotung diesen Scheiß auch ohne Hilfestellung hinkriegst. So ein Handstandüberschlag über den Kasten kann halt auch als Schädelbasisbruch enden, muss es aber nicht. Kann auch mit einer Note 1 enden. Aber wäre Dating besser, wenn du mit deiner Angebeteten in der Kiste landet und dein Sportlehrer daneben stellt und ihn hält? Kein King-Shaming. Kein King-Shaming. Double Penetration oder... Oh Gott, ich kann heute Nacht wieder nicht schlafen. Ich zitiere an dieser Stelle gerne den großen Fritz. Jeder nach seiner Fasson. Kein King-Shaming. Ja, also wenn dein Sportlehrer hilfestellungsmäßig dein King ist, kein King-Shaming, dein Ding, go for it, will dir niemand wegnehmen. Ja. Liebe Leute, also es gibt ja einen Unterschied zwischen King-Shaming und King-Asking Why. Wenn ihr davon träumt, dass euer Sportlehrer euch beim Sex Hilfestellung gibt, dann würde ich mich ehrlich über eine E-Mail freuen, dass wir da in einen Austausch kommen. Ich kann auch meinen Therapeuten fragen, ob der vielleicht noch Stunden frei hat. Oh, gut. So, und ich beende diese Folge mit einem kleinen Beaumont, einem kleinen Wort, einer kleinen Wortklauberei. Denn wir haben ja gesagt, das ist die allerletzte Dating-Folge. Und bei meiner Recherche bin ich so drauf gestoßen, dass in vielen Fällen Dating in der Zwischenzeit das allerletzte ist. Deswegen ist es die allerletzte Dating-Folge, weil... Ja. Das, ja. Dann ab Folge 5, in Zukunft sprechen wir nur noch über die Freunde des Beziehungslebens. Genau, ab 501 geht's nur noch glücklich bergauf. Und ja, freut euch auf Folge 501, die ist nämlich schon im Kasten. Und ja, 502 wird irgendwann auch folgen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Auf weitere 500 Folgen, dann sind nämlich 1000 voll, dann muss ich mir ernsthaft überlegen, warum ich irgendwann mal diesen Podcast als Folge 001 gestartet habe. Ich sag nur die Elite 2.0, Folge 001. Folge 000 dann. Was aber nicht funktioniert, dann ist es Elite 2.0, Folge 000. Können wir nicht einfach... Wir haben diesen Podcast tatsächlich mit einer Nullnummer angefangen, die 000 hieß. Ja. Um einfach die Möglichkeit zu haben, dreistellige Nummern zu machen. Aber 1000? Warum nicht? Ja, wir können einfach die alte Nullnummer nochmal veröffentlichen. Die müssen wir dann nicht nochmal neu aufnehmen. Also dann können wir auch mit einer 001 rein. Das können wir gerne. Wir können tatsächlich gerne mal versuchen, die Nullnummer nochmal revisiten. Das ist ja Arbeit. Ja, und was auch so mein Plan ist, und da überlegen wir uns noch, das wird vielleicht noch kommen, vielleicht schaffen wir es ab Folge 500 auch noch einen neuen Namen dafür zu finden, für das Laberziehen, vielleicht doch noch was anderes zu finden, dann werdet ihr es finden und dann werden wir vielleicht auch quasi Folge 100 bis 200 als ein Feed ablegen. Dann Folge 201 bis Folge, nee, 199 ist ja eigentlich sogar schon die gute gewesen. Folge 199 bis 5, bis 499 und dann kriegen wir vielleicht ab 500 wieder einen neuen Feed hin. Können wir auch mal machen, mal schauen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie gewuppt. Um schon mal den ersten Beziehungstipp zu teasern, ne? Er heiratet jetzt, das heißt, er macht schon Pläne, wie er sich sehr umfangreich mit dem Podcast beschäftigen kann. Na, so umfangreich wird es dann auch gar nicht, weil das wird ja dann technisch auch teilweise ein Delete. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wir freuen uns auf jegliche Zuwendung, Liebe zu diesem Podcast, auf Weiterempfehlungen, Bewertungen, Spenden. Haut rein. Ich bedanke mich für 500 Folgen bei dir, Zeili. Es war ein Fest und ich freue mich auf weitere 500. Und ich, ja. Kann einfach nur an dieser Stelle Danke sagen allen Menschen, die diesem Podcast in den letzten 500 Folgen irgendwie Gehör geschenkt haben. Und zwar, ich meine wirklich alle, also auch die, die uns irgendwie hassen, weil zumindest eine Hörerzahl. ja, Dankeschön. Und ich überlasse wie immer dir das letzte Wort. Ich glaube, das können wir in dieser Folge nochmal machen. Und ab der nächsten Folge lassen wir uns einen neuen Schlussgag einfallen. Ich lasse dich jetzt nicht jedes Mal wieder ins offene Messer laufen. Oh, wer weiß, vielleicht schon. Mal abwarten. In diesem Sinne, tschüssing! Ich wollte auch gerade noch eine billige Messerreferenz machen, dass wir uns natürlich über jede Art der Zuwendung freuen, außer die, die irgendwie mit Messern zu tun hat. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht, auch wenn der Witz nicht mehr ganz so kreativ ist. Auch dafür lieben Dank, 500 Folgen lang, dass du meine spontan vorbereiteten Witze zerstörst. Aber das ist okay, dafür habe ich in den seltensten Fällen überhaupt Vorbereitungsstress. Es war mir ein Vergnügen, es ist mir jedes Mal ein Vergnügen und ich freue mich auf die nächsten 1500 Folgen. Macht's gut, vielen Dank euch, vielen Dank dir, ciao. Tschüssing!